Fritz Live. Plan B mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Erlaubt bitte gleich zu Beginn meiner heutigen Sendung den Hinweis, dass die innerhalb der Sendung vorkommenden Figuren zum Teil völlig frei erfunden sind. Meine heutige Sendung trägt den Titel Sie sind da, Sie sind gelandet. Sie sind da, Sie sind gelandet. Vor kurzem treffe ich den bekannten Hörfunkmoderator Gerd Göbel. Göbel ist ein oberflächlicher Typ, immerzu recht laut und ständig bemüht, blöde Witze zu reißen. Göbel will es sich mit niemandem verscherzen. Die Politik der Regierung findet er einerseits schlecht, andererseits gut. So äußert er sich immer, egal wer gerade regiert. Wird ihm eine Diskussion zu hitzig, klingt er sich vorzeitig aus und verweist mit Vorliebe darauf, dass in jeder Regierung seiner Meinung nach sowieso zumindest ein Außerirdischer sitze. Mit dieser Bemerkung bringt er jede auch noch so heftige Auseinandersetzung umgehend zum Erliegen. Goebel genießt das plötzlich einsetzende Schweigen und die erwartungsvollen Blicke, die sich allesamt nun auf ihn richten. Ein Außerirdischer in der Regierung? Wer könnte das sein? Goebel bemüht sich erst gar nicht um große Verklausulierungen. Dafür ist er einfach nicht der Typ. Als wir etwa zuletzt einmal in einer Gruppe von 4 oder 5 Leuten zusammengestanden hatten, hatte Goebel sich dem Jüngsten unseres Kreises, einem Journalisten aus dem saarländischen Raum, direkt zugewandt und ihn gefragt, welches Ministeramt innerhalb einer Regierung denn wohl am besten in die finsteren Pläne eines Außerirdischen passen würde. Das des Außenministers? Hatte der junge Kerl schüchtern gemutmaßt. Richtig, hatte Goebel daraufhin ausgerufen und dem Jungen versichert, er sei ein kluger Kopf, aus dem noch richtig etwas werden könne. Der Junge hatte ein wenig verlegen gelächelt. Goebels Worte hatten ihn sichtbar mit Stolz erfüllt. Goebel selber freilich hatte darauf nicht die leiseste Rücksicht genommen. Laut, wie das nun einmal seine Art ist, hatte er unseren Kreis an Leuten wissen lassen, es gäbe da ja auch diesen Witz über 2 Schweine und einen Saarländer im Weltall. The sounds of man in space. An exciting, truly out of this world tour that takes you across vast frontiers, straight into the heart of the future. Sie sind da. Sie sind gelandet. Es ist nun einmal so. Der bekannte Hörfunkmoderator Gerd Göbel steht gerne im Mittelpunkt des Interesses. Und so hatte er bei unserer letzten Zusammenkunft denn auch prompt angehoben und seinen Witz erzählt. Die NASA habe aufgrund finanzieller Engpässe ein Raumschiff mit 2 Schweinen und einem Saarländer besetzt und es in den Weltraum geschickt. Dann sei es zu folgendem Funkverkehr gekommen. Schwein 1, bitte kommen. Bodenkontrolle, ich höre, habe Schwein 1 geantwortet. Und dann, bitte Knöpfe 1 bis 10 drücken. Verstanden, Ende, habe Schwein 1 geantwortet. Dann sei eine Aufforderung an Schwein 2 ergangen. Hier Bodenkontrolle, Schwein 2, bitte Knöpfe 20 bis 30 drücken. Verstanden, Ende, habe Schwein 2 geantwortet. Schließlich habe die Bodenkontrolle sich an den Saarländer gewandt. Und ohne weitere Kommandos abzuwarten, habe der sofort geantwortet, ja, alles klar, nur Schweine füttern und nichts anfassen. Kaum hatte Göbel seinen Witz beendet, ging er auch schon halb in die Knie und brüllte vor Lachen. Dabei hätte ich wetten können, dass er diesen Witz bereits 100-fach anderswo erzählt hatte. Aber so war er nun einmal. Laut. Immerzu laut. Und wie ich ihn jetzt erneut treffe, stellt er mir eine seiner bekannt blöden Fragen, bei denen man oft gar nicht recht weiß, wie man die am besten beantworten soll. Gibt es eigentlich noch Rockmusik? Fragt Göbel mich, und dabei formt er seine Hände zu einer Art von Luftgitarrenspiel und wackelt heftig mit dem Kopf dazu. Was einigermaßen lächerlich aussieht, Göbel nämlich hat kaum noch Haare auf dem Kopf. Nun sage ich, festgewillt, dieses Thema meinerseits erst gar nicht groß zu vertiefen. Früher gab es diese Band Korn, die war weit vorn. Ich hoffe, mit dieser blöden Antwort auf eine blöde Frage ist das Thema erledigt. Doch plötzlich beugt Göbel sich ganz nah nach vorn und fragt, Korn? Sagtest du Korn? Ja, Korn, antworte ich. Sagt Göbel nun, bei dieser Band könnte es sich um eine Gruppe von Außerirdischen handeln. Außerirdische, ich mache eine wegwerfende Handbewegung. Göbel, sage ich, du und deine Außerirdischen, du bist ein Spinner. Doch Göbel lässt sich nicht beirren. Außerirdische leben nach ihrer Landung auf diesem Planeten zumeist eine Zeit lang in Kornfeldern, wahlweise in Belgien oder aber in den USA, sagt er. Und wenn sie dann beschließen, die Gestalt einer Rockband anzunehmen, liegt es auf der Hand, dass sie sich Korn nennen. Göbel wirkt plötzlich nachdenklich. Ungewöhnlich leise verabschiedet er sich, steigt in seinen Wagen und verschwindet.

Sie sind da, sie sind gelandet. Mein fiebriger Schlaf währt bis etwa zur Mittagszeit. Schweißgebadet erwache ich, belasse es bei einem Schluck Kaffee und vertiefe mich anschließend, ohne recht zu wissen warum, in die Musik der amerikanischen Gruppe Korn. Es dauert gar nicht lange, da befallen mich starke Kopfschmerzen und ein merkwürdiges Gefühl von Schwindel. Von Angst getrieben verlasse ich das Haus und mache mich auf den Weg zu meinem Arzt. Der heißt Dr. Octagon, ein Mann, dem ich nun seit vielen Jahren schon nahezu blind vertraue. Ich habe Glück, bin heute offensichtlich der einzige Patient. Doch erst nach mir endlos erscheinender Wartezeit öffnet sich die Tür des Wartezimmers. Eine Schwester tritt ein, blickt mich an und sagt: Herr Göbel, bitte kommen Sie. Ungläubig starre ich sie an, ich will protestieren. Nein, mein Name ist nicht Göbel. Doch die Schmerzen in meinem Kopf hämmern immer heftiger. Und wie in Trance erhebe ich mich und folge der Schwester ins Behandlungszimmer. Da steht bereits Dr. Octagon und sagt: Guten Tag, Herr Göbel. Bitte öffnen Sie Ihren Mund. Kurze Zeit später vernehme ich seine Diagnose. Sie ist niederschmetternd. Ich höre noch, wie Dr. Octagon die Schwester um einen Hammer und einen Flammenwerfer bittet. Dann schwinden mir die Sinne. You have ptomaine poisoning on your tongue. Say ah. You have bees flying around your rectum. You need a bad operation. Give me the scissors. Hammer. Flame. Okay, I'm getting ready to stab. Jam it in. Over, he's bleeding now. I can't stop the blood. More gauze pads, please hurry. Dr. Octagon, please come to the office. Come now. Oh, fuck. Patient just died in room 105. Cirrhosis of the eye. Nurse, come in, please, where are you? Fuck it, he's dead. Oh shit, there's a horse in the hospital. Sie sind gelandet. Irgendwann schlage ich die Augen auf. Es ist taghell. Verzweifelt versuche ich, mich zu erinnern. Was ist eigentlich passiert? Lebe ich? Wo bin ich? Und vor allen Dingen, wer bin ich? Ich liege auf einem Bett in einem schmucklosen Raum. Die Tür öffnet sich. Ein Mann in einem weißen Kittel betritt das Zimmer. Ich habe ihn noch nie gesehen. In einer Hand hält er eine Art Akte, die er nun betrachtet. »Mr. Vincent«, sagt er und schaut mir dabei fest in die Augen. »Sie haben wirklich Glück gehabt. Es ist überstanden. Sie dürfen nach Hause.« Der Mann spricht Englisch. Er, ganz offensichtlich ein Arzt, lächelt nun, zieht dabei eine merkwürdige Grimasse und küsst die neben ihm stehende Krankenschwester. Ein wenig irritiert bemerke ich, wie sehr sowohl ihm als auch ihr der kleine Finger der jeweils linken Hand absteht. Auf eine Art, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe. Die beiden verlassen das Zimmer. Der offensichtliche Arzt hat die Akte gedankenverloren auf dem Nachttisch liegen gelassen. Ich greife sie und erfahre, ich bin ganz offensichtlich ein Mann namens David Vincent, von Beruf Architekt. Ich verlasse den Raum, das Gebäude, ein Krankenhaus übrigens, was sonst, und irre durch die Straßen einer Stadt, die ich nicht kenne. Irgendwann passiere ich eine Werkstatt. Ein Mann im ölverschmierten Overall steht vor einer Garage und winkt mir plötzlich zu. »Mr. Vincent, Ihr Wagen ist fertig. Sie können ihn mitnehmen.« Besitze ich einen Wagen? Bevor ich lange überlegen kann, erneuert der Mann seine Aufforderung. Ich nehme die Schlüssel, steige ein und fahre los. Irgendwann lasse ich die Stadt hinter mir. Es dunkelt bereits. Ich weiß nicht, wer ich bin und wo ich bin. Doch als ich einen kleinen Weg entdecke, der von der breiten Straße abzweigt, auf der ich mich nun bereits eine Weile befinde, entschließe ich mich, ihm zu folgen. wo immer auch ich landen werde in dieser Nacht. Vielleicht ist diese schmale Straße ja eine Abkürzung auf dem Weg zum Ziel. Es ist bereits stockfinster, als meine wirren, ebenso wie verzweifelten Überlegungen plötzlich jäh unterbrochen werden. Was dann geschieht, ist so ungeheuerlich, dass ich selber es unmöglich berichten kann. In dieser Nacht begann für den Architekten David Vincent ein Albtraum. Auf der Rückfahrt von einer Geschäftsreise suchte er eine Abkürzung. Er hat sie übrigens nie gefunden. The Invaders. Alien beings from a dying planet. Their destination, the Earth. Their purpose, to make it their world. David Vincent has seen them. For him, it began one lost night on a lonely country road looking for a shortcut that he never found. It began with a closed, deserted diner and a man too long without sleep to continue his journey. It began with the landing of a craft from another galaxy. Now, David Vincent knows that the invaders are here, that they have taken human form. Somehow, he must convince a disbelieving world that the nightmare has already begun. Sie sind da! Sie sind gelandet! Bis jetzt weiß noch niemand, woher es kommt. Mit welchen Maßnahmen können wir treffen, um dieser Bedrohung von einer anderen Welt zu entgehen? Aber was es auch sein mag, es ist jedenfalls da. Aber der Versuch, ihre Gewaltherrschaft auszudehnen, hätte zur Folge, dass nichts mehr übrig bliebe von dem Planeten Erde. Also hört meine Berichte, denn was ich euch erzähle, ist eine wahre Geschichte. Wir wissen noch nicht, was es ist und woher es kommt, aber wir wissen, dass etwas da ist. Es wird von den Radarstationen durch die Erde verfolgt und hat eine Geschwindigkeit von 7000 Kilometern die Stunde. Es ist jedem klar, dass es eine schwere Gefahr droht. Es war Montagabend, Unterhaltung vom Magnetband. Ein klassisch streifender Tag, an dem die Erde stillstand. Aus meiner privaten, harten und gefragten Videothek. Es war schon ziemlich spät. Auf einmal, zweimal und dann dreimal an der Zahl. Verspüren starkes Drücken der Analbereiche, als ich mich irritiert zum Fenster schleiche. Meine Hände kalt, bin wie erstarrt, fast tot wie eine Leiche. Es trifft mich ins Gesicht, ich meine das Licht, das durchs Fenster sticht. Ich trau meinen Augen nicht, ich glaub sie betrügen mich aus dem hellen Versteck. Bisher durch Neon verdeckt, zeigt sich mir plötzlich ein unidentifizierbares Flugobjekt. Die Farbe ist weiß, wie bei der Enterprise 1701. Rote Lichter wie die Haare von Esther Schwein. Fast komplett lautlos kommt es auf mein Fenster zu. Ich frag mich, ist es wohl unbemannt oder gibt es an Bord eine Crew? Bäume verglühen durch die sprühende Glut. Vorne drauf erkenne ich dann 2, 3, 4 Fettcap-Tags von Food. Keine Bewegung oder ich schmelze sie zusammen. Sagt hinter mir eine Stimme und ich kann mich nicht mehr entspannen. Ich will von dann rennen, eine Energie hält mich fest. Ich frag mich, ist das die Wirklichkeit oder ein Test? Meine Frage wird beantwortet, als ich mich umdrehe und ein außerirdisches Hirnwesen mit grüner Haut erspäh. Es hebt seine Tentakel, streckt sie aus in meine Richtung. Ich fühle mich hilflos wie Sterntaler auf der Lichtung. Was das Wesen noch nicht weiß, ich bin im Begriff, ihm die Kontrolle zu nehmen. Ich sag, ich enter dein Raumschiff. Jeglichen Lebens auf dieser praktische Lebensberechtigung. Mit Schwung stell ich nach vorn, pack das Wesen am Nasenhorn. Voll Zorn, okay, ich es aus, injiziere ihm Doppelkorn. Schnellt in seine Ohren und der Rest des Körpers inspiziert. Dann find ich das Gerät, was ihn zum Raumschiff transportiert. Ich dematerialisiere mich, zerlegt in die Atome. Setz mich wieder zusammen in der transportzentralen Zone. In der Höhle des Löwen, direkt ins Zentrum des Bösen. Die Menschheit vor der Bedrohung aus einer anderen Welt erlösen. Ich schleich mich zur Tür, sie öffnet sich mir. Ich friere, denn ich glaub, es ist doch nicht mal 5 Grad hier. Dunkle Atmosphäre, womit ich mich wohl wehre. Bestimmt kommt mir einer dieser Invasoren in die Quere. Ich brauch Laser, Gewehre, Phaser oder Speere, damit ich von dieser Fähre heil nach Haus zurückkehre. Ich leg mich auf die Lauer, warten ist von kurzer Dauer. Auf einmal steht ein Alien neben mir und ein Schauer. Lauf mir den Rücken runter, es hat mich noch nicht bemerkt. Ich fühl mich wie ein Herd, merk, wie sich meine Haut verfärbt. Ich schleich mich dann von hinten ran, behalt dabei die Nerven. Spür, wie Sinne sich schärfen und den Angriffsplan entwerfen, den ich sofort realisiere. Denn ich weiß, dass ich nicht verliere, weil ich es mit meinem Dumpfgetöll zu Tode strangulier. Seine Arme schlagen in sich, nehm seine Waffen an mich. Schau ihm noch ins Gesicht und denke mir, er gibt's doch gar nicht. In Geschwindigkeit mit Licht beam ich mich dann auf die Brücke. Invasoren, Invaders, Außerirdische, sie sind da, sie sind gelandet. Als sie mich erblicken, wie ich in meinem Wagen sitze, geblendet vom irren Licht ihres Raumschiffs, laufen sie auf mich zu und zerren mich, ehe ich mich versehe, aus dem Wagen. Es entspinnt sich ein heftiger Kampf. Ich schlage und trete so gut ich kann, bemerke auch, wie 2 oder 3 von ihnen zu Boden sinken und verglühen. Doch ihre Übermacht erweist sich als zu stark. Sie hieven mich in ihr Raumschiff, und während einige von ihnen in Menschengestalt auf dem Boden bleiben, erhebt sich das Schiff in die Lüfte und entfernt sich in atemberaubender Geschwindigkeit von diesem Planeten. Stunden, Tage, vielleicht Jahre dauert die Reise, deren Ziel Vega ist, ein mir bisher nicht bekannter Planet. Als wir ihn erreichen, schaffen mich insektenartige Geschöpfe in ein Gebäude, wo ich offensichtlich bereits erwartet werde. Vor mir jedenfalls steht plötzlich eine spinnenartige Gestalt, die sich mir als Dr. Octagon vorstellt. Ich werde sie operieren, sagt Dr. Octagon, und also geschieht es. Als ich erwache, bemerke ich, dass ich einen ballonartigen Kopf auf den Schultern trage. Meine Gliedmaßen gleichen denen von Spinnen. Wir werden Sie zurück auf die Erde schicken, sagt Octagon. Ihr Name ist von nun an Monster Zero. Und diese Frau, er weist dabei auf eine Gestalt, die soeben den Raum betreten hat, wird Ihnen zur Seite stehen. Dieses Geschöpf, von ihm Frau genannt, sieht aus wie eine Grille. Ihr Name ist Gille. Sie redet unentwegt sonderbares Zeug, während ich schweige und mir auf all das keinen rechten Reim machen kann. Wir betreten ein Raumschiff und nehmen Kurs Richtung Erde. Gille, meine Wenigkeit als Monster Zero und weitere merkwürdige Gestalten. What is Monster Zero? Monster Zero is the reason we cannot live on the surface, but must forever live underground like this. All right. I will show you Monster Zero. Hey, look. Skin Gitter. Yes, indeed. On Earth, you gaze this terrifying monster the name of Gitter. Everything is numbered here. The monster is zero. Pay heed to my warning. The entire human race will perish from the earth. Where the monster Ghidra passes, only flaming ruins are left. Ghidra? Of course, that's why she has the pistol. What pistol? When I first met her, she was carrying a pistol in her purse. I asked her about it and she explained to me. And I believed her. So now you're convinced that we're from outer space. That's right. What do you have on your mind? Peace terms. Peace terms? A nice idea. bad situation if that creature came here to Earth. It's worse. He's arrived. How can that possibly be? And why? Is it? Is it alive? What is it? What is it, my lovely lady? It's Ghidorah. Ghidorah, the space monster. Jesus Christ, shut up and listen. It is very likely that one or more of you know this individual. Someone who's experienced working in a laboratory with access to select biological agents, with the knowledge or expertise to produce a deadly product. Someone who's standoffish and works in isolation. A killer who may have used off hours in a laboratory to produce music, brother. What do you call that music? Yeah. You're very strong, but it's all a goddamn jungle warfare, are you? Let me get this. You stand out here selling trees. Yes, that's what they are. Trees. Where'd you find this? I told you. I've been looking around. Where? Well, I was going to show it to you. As a matter of fact, I've been testing it. I just found out it was pure a little bit ago. Well, I underrated you, mister. I do call myself an expert, but I'm sorry to tell you, I've never seen King Ghidorah. Not even on Lagos Island. On Lagos? Abends sitzen wir mit Tim allein. Hartmut Enke, der Bassist von Ashra Tempel. Rolf. Und Gille. The producers of the Cosmic Carriers. Tim ist Freude. Erstes Abenteuer, Geburt, Angst und Geborgenheit. Zweites Abenteuer, wir wehren uns gegen die Schwerkraft. Drittes Abenteuer, es gibt rechts und links. Viertes Abenteuer, Sex! Sie sind da, sie sind gelandet. Während der Fahrt zum Planeten Erde geschieht plötzlich etwas Merkwürdiges. Sämtliche Insassen des Raumschiffs krümmen sich auf einmal, sondern eigenartige Säfte ab und werfen sich röchelnd auf den Boden. Eigenartig, auch mit mir geschieht etwas Ungewöhnliches. Ein heftiges Ziehen und Zerren erschüttert meinen Körper. Ich verliere meinen Ballonkopf und nehme urplötzlich wieder ganz normale, menschliche Gestalt an. Und nicht nur das. Auf einmal ist mein gesamtes Erinnerungsvermögen wiederhergestellt. Aus mir unerklärlichen Gründen schießt mir sofort ein Witz durch den Kopf, den Gerd Göbel, ein bekannter Hörfunkmoderator, mir einmal erzählt hat. Ein Witz von zwei Schweinen und einem Saarländer im Weltraum. Geistesgegenwärtig drücke ich genau wie die Schweine in dem Witz die Knöpfe 1 bis 10 und 20 bis 30 auf dem Armaturenbrett des Raumschiffs. In diesem Moment verglühen alle sich heftigst auf dem Boden windenden Geschöpfe auf der Stelle. Auch Gille, die Grille, um die es mir offen gestanden etwas leid tut. Und dann? Sicher lande ich nach einer Weile auf dem Planeten Erde.